750 Millionen Surfer ungefähr nutzen aktuell weltweit Facebook. Und wo so viele potenzielle Kunden sich tummeln, da will auch die werbetreibende Wirtschaft natürlich gerne sein. Darum ging es diese Woche auf der Social-Media-Konferenz in München. Die Marketingstrategen sind begeistert von Facebook, denn die Web 2.0-Plattform bietet ihnen die Möglichkeit, extrem preiswert und effizient zu werben. Denn statt teurer Agenturen übernehmen nämlich die Nutzer die Werbung und graben damit auch Facebook das Wasser ab. Hintergründe von Achim Killer. Loyalty, Brand Consideration, Reputation und am Ende des Tages ist auch das Thema Kosteneffizienz. Marketing Englisch ist die Konferenzsprache an diesem Montag im feinen Leonardo Royal Hotel in München. Es geht um die sozialen Netzwerke im Web, vor allem um Facebook. Und das ist für Unternehmen in erster Linie ein Marketinginstrument. Eines, das zu nutzen Pflicht ist, meint Professor Clemens Kibicki von der Cologne Business School. Unternehmen müssen heute in sozialen Medien präsent sein. Rund 96% der unter 30-Jährigen sind bei Facebook zum Beispiel. Das ist deren Kommunikationsinfrastruktur. Wenn sie dort nicht vertreten sind, kommen sie in deren Wahrnehmungsfeld kaum noch vor. Allerdings ist Facebook eigentlich nicht dafür konzipiert, dass Firmen dort Kunden kontaktieren. Private Surfer, so das Geschäftsmodell von Facebook, sollen dort ihre sozialen Netze knüpfen und möglichst viel Zeit damit verbringen. Und Unternehmen sollen Werbebanner schalten. Wenn Unternehmen sich aber wie Privatanwender auf Facebook verhalten, dann gehen sie auch die gleichen problematischen Rechtsbeziehungen ein wie private Nutzer. Und wenn ich dann zum Beispiel als Unternehmen bei Facebook bin, dann habe ich an allem, was ich da einstelle, zunächst mal weltweite Lizenzen an Facebook übertragen. Aber man stelle sich den Fall vor, dass ich mir Bilder von einer Bildagentur nur für den deutschen Markt gekauft habe, dann kann ich überhaupt nicht das Recht in dieser Weise an Facebook weitergeben und dann habe ich ein Problem, denn dann habe ich mich rechtswidrig als Unternehmen verhalten. Erläutert der Kölner Anwalt Christian Solmecke. Allerdings hält es kaum ein Unternehmen von Marketingaktivitäten auf Facebook ab. Cost Efficiency ist ein Zauberwort auf der Social Media Conference. Will sagen, die Kundschaft im sozialen Netz zu kontaktieren, kostet wenig, bringt aber viel. Michael Buck beispielsweise, Executive Director fürs Online-Marketing bei Dell, nutzt das soziale Netz für die Marktforschung. Wenn ich zum Beispiel heute eine Möglichkeit habe, vom Endkunden schneller Informationen zu bekommen, die mir wichtig sind, muss ich keine Agentur bezahlen, die mir eine Research dementsprechend macht über Wochen hinweg. Das kostet sehr viel Geld. Und vor allem werben Unternehmen auf Facebook. Allerdings weniger, indem sie Banner schalten und bezahlen. Sie stellen viel mehr Videos ein, veranstalten Preisausschreiben und verteilen Werbegeschenke. Die Videos müssen erstellt und die Werbegeschenke bezahlt werden, aber Facebook selbst verlangt kein Geld von den Firmen. Und besonders kostengünstig wird es, wenn die Kunden die Inhalte selbst, also gratis, erstellen. Beispielsweise, indem sie sich gegenseitig bei technischen Problemen helfen oder indem sie sich euphorisch zu einem trendigen Produkt äußern. Ich investiere nicht mehr so viel in Agenturen. Das heißt, also auch auf der Seite fallen Kosten weg, die vielleicht vorher angefallen sind. Ich habe vorhin darüber geredet, dass wir die Inhalte auch von unseren Kunden generieren lassen. Das heißt, da wird sehr viel nutzbarer Inhalt für andere Kunden generiert von Kunden, die sind für uns praktisch kostenlos. Und diese Inhalte ersetzen natürlich auch Inhalte, die wir teuer bezahlt haben vorher in der alten Welt. Und dadurch ergeben sich unglaubliche Synergien, die wir nutzen können. Und angesichts solcher Vorteile reduzieren bereits viele Unternehmen ihre Ausgaben für herkömmliche Internetwerbebanner. Sie können entweder mit ihren klassischen Banners weiterarbeiten, wo die Return on Investment sehr niedrig sind, oder sie sagen, ich nehme genau das gleiche Budget oder einen Teil des Budgets und investiere das in Aktivitäten, wo sie einfach einen ganz klar berechenbaren, höheren Return on Investment haben. C2C nennt sich diese Marketingstrategie. Der Customer, der Kunde, soll anderen Kunden die Werbebotschaft übermitteln. Andrea Fiege, Social Media Consultant beim Telekommunikationsunternehmen O2, ist begeistert davon. Dadurch ist es halt ja die Funktion eines Markenbotschafters, für das wir überhaupt kein Geld bezahlen müssen und was natürlich viel authentischer und glaubwürdiger ist, als wenn es die Marke selber erzählt. Wenn sich diese Marketingstrategie allerdings durchsetzt, bekommen Unternehmen, die mit Werbebannern Geld verdienen, Probleme. Google beispielsweise. Und Facebook. Denn auch für Facebook ist das Geschäft mit Werbebannern die wichtigste Einnahmequelle. Werbung bei Facebook, Achim Killer informierte.